schreibt die Beats durch, connect halt mit keinem Kotzen. Sagen sie sind cool und tätowieren sich eine Eule. Ich such weder Freunde, die rappen, noch Rapper als Freunde. Jeder Spasti, der mich featuren will, kann sich direkt mal ficken. Denn außer meiner Crew rappt hier echt jeder beschissen. Ich will kein Set durch Mucke machen, denn ich geh arbeiten. Ich verteil hauptberuflich an Wack MCs Grabsteine. Warum kleidest du Trottel dich wie eine Hure? Du hast einmal kleins für jeden Mutterficker und ich google. Kaum ist dein Hype vorbei, machst du erst mal ne Pause. Du schläfst beim Rappen fast ein, während dich alles fick und bounce. Ich bin ein G, es gibt Rapper an dem Block, yo. Du rappst so hart, dein Tape ist ein Softporn. In meiner Freizeit baue ich Bomben, keine Beats. Mein Schwanz ist Schwergewichtsschrank, denn ich bin maskulin. Maskulin! Deine Crew hat Angst jetzt. Echte G's machen keine Fun-Tracks. Ich feier dich nicht, denn du bist ein Bastard. Und hier ist das Bravo-Hip-Hop-Cover. Maskulin! Deine Crew hat Angst jetzt. Echte G's machen keine Fun-Tracks. Ich feier dich nicht, denn du bist ein Bastard. Und hier ist das Bravo-Hip-Hop-Cover. Gib mir ein Battle 2 Sekunden, du wirst dreimal gefickt. Ich mach Stress und hab zum Glück mehr Feinde als Klicks. Du hast Fans, doch sie sind ungeoutet und taub. Du bist bewaffnet bis an die Zähne, ich schleiß sie dir raus. Ich trag weder die Hosen zu eng noch die Hosen zu weit. Mein Markenzeichen ist rohe Gewalt. Was Freestyle-Session, was rappst du trotzdem ab und Groovy kommt zu 10 an. Doch ich bin doppelt so cool, Spuchtel. Banker mit grünen Haaren machen jetzt auf Rap, denn sie haben gerade eben Rap Fiction entdeckt. Das Internet stirbt, weil du es verpestest mit deinen wacken Rap-Tracks und deiner schwulen Message. Du triffst dein Idol und machst dann mit ihm ein Selfie. Geh ich auf, du gibst mehr Tote als beim Zweiten Weltkrieg. Du machst deinen Track in der Zeit, mach ich ein Tape. Wenn ich Bock hab, rappe ich's komplett durch in einem Take. Maskulin! Deine Crew hat Angst jetzt. Echte G's machen keine Fun-Tracks. Ich feier dich nicht, denn du bist ein Bastard. Und hier ist das Bravo-Hip-Hop-Cover. Maskulin! Deine Crew hat Angst jetzt. Echte G's machen keine Fun-Tracks. Ich feier dich nicht, denn du bist ein Bastard.